Und jetzt Brennerpass, der Fußball-Europameisterschafts-Podcast. Hallihallo, Freunde der gepflegten Taktiktafel. Hier ist der Brennerpass-Europameisterschafts-Podcast und bei mir der Mann, der ab dem Viertelfinale Holger Stanislawski an der Taktiktafel ersetzen wir Rüdiger Rudolf. Super. Hallo. Guten Morgen. Und warum kannst du Holger Stanislawski ohne weiteres ersetzen? Weil ich der einzige Podcaster bin, der in der Lage ist, so ein Whiteboard, oder wie das heißt, an dem man das akustisch umzusetzen. Ja, und ich bin mir auch sicher, du kannst es nicht schlechter bedienen als er. Ja, fast so gut wie die Lottofrau. Ich mag ihn, ne? Ich würde auch in seinem Supermarkt, in seinem Supermarkt-Franchise einkaufen. Ich traue aber selbst dir zu, Rüdiger, und du weißt, ich habe wenig Vertrauen in deinen Sachverstand. Ja, danke. ich traue auch dir zu, mir zu zeigen, wo die Viererkette steht. Ja. Ja. Und auf Play zu drücken. Aber ich wollte übrigens nur sagen, ich kaufe ausschließlich in Stanislawskis Rewe, kaufe meine Autos bei Boris Beckers Mercedes und esse meinen McDonald-Burger bei Henry Maskes McDonald. Wer? Henry Maske hat einen McDonald? Ja, in Leverkusen. Wirklich? Ich bin mir ziemlich sicher. Henry Maske ist McDonald-Pächter. Ich glaube, im Fußballstadion in Leverkusen. Crazy. Leverkusen! Crazy. Hey! Aber das müsst ihr alle selbstständig nachgoogeln, ja? Glaubt nicht alles, was wir sagen. Wir müssen kurz über den Brexit reden. meine Notiz dazu war ursprünglich Briten dümmstes Volk der Welt. Mhm. Ist natürlich nicht so gemeint, weil die spinnen die Briten. Weil ich damit nur 52% der Briten meine. Ja, und auch da sind ja noch einige dabei, die sich sehr dumm verhalten haben, die jetzt natürlich aber auch bereuen. Ja, aber das macht es ja noch dümmer. Was ist noch dümmer? Also was ist die Preisfrage wäre, was ist noch dümmer als für einen Brexit zu stimmen, ist am nächsten Tag sagen, oh sorry. War nicht so gemeint. Ich wusste nicht, ich war so darin gefangen zu denken, dass ich zu kurz komme, dass ich völlig überrascht war, als ich festgestellt habe, ich habe doch was zu sagen. Ja, ich habe so auf die, ich habe so auf meine neuen dritten Zähne Preisvergleiche mit Krankenkassen geachtet, dass ich vergessen habe, dass das Pfund vielleicht auch abstürzen könnte und dass der Rest der Welt denkt, ihr Vollidioten. Ja. Okay. Das hat auch einer gesagt, ne? Dass wenn die Einzigen, die gratulieren, Donald Trump und Marine Le Pen sind, dann hast du auch ein echt Problem. Und der andere Frisurenwahnsinnige aus Holland. Der ist, ja, was ist denn? Der, ich habe einen englischen Kommentar gelesen über Trump und den Johnson. Aggressively bad haircut. Ja. Aggressively super. Fand ich auch brillant. In dem Zusammenhang auch beste Donald Trump-Anekdote ever. Terrible. Aggressively terrible haircuts. Sehr gut. Entschuldige, ja? Beste Donald Trump-Anekdote natürlich. Er kommt nach Schottland und so. Und wo er sagt, Leute sind völlig aus dem Häuschen, freuen sich dermaßen über, dass sie endlich raus sind. Nein, taking their country, they took their country back. Ja, genau. Das ist ja das Schlagwort, ja. Ja, das stimmt. Und dann Lily Allen hat nur dazu geschrieben, so, they voted out, you moron. Ja. Yeah. You moron. Herrlich. In, natürlich. Entschuldigung. Ja, ist okay. Der Versprecher war so offensichtlich. Ja. Man muss auch wirklich sagen, dass es ist ja auch ein völliger Irrsinn, ein Volk über sowas entscheiden zu lassen. Ja. Jeder Politiker weiß eigentlich, dass das Volk zu 80% aus Hohlköpfen besteht, egal welches Land du regierst. Ja. Und dass ich ihm nicht die gesamte Entscheidungsfreiheit an die Hand geben kann. Ich habe auf meinem Blog habe ich geschrieben, so argumentieren wahrscheinlich auch Leute wie Erdogan. Ja. Aber andererseits, nicht so, lass mich den Gedanken kurz zu Ende bringen. Demokratie funktioniert ja auch, ist ja je nachdem, wie man es adaptiert, das System, das kann man ja für sich auslegen, wie man will. Aber in der Regel hat man ja Volksvertreter, die dann Entscheidungen fürs Volk treffen ist auch gut. Weil wenn man die ganze Zeit nur das Volk entscheiden ließe, Mittelalter. Ja, da kommen solche Bauchentscheidungen bei raus. Ja. Das war eine reine Bauchentscheidung. Es war nur so ein. Das haben ja hauptsächlich ältere Briten dafür gestimmt, dass es raus soll aus der EU. So, das war, glaube ich, einfach. Ich glaube, die verwechseln da was. Die verwechseln das einfach mit dem Gefühl, ach Gott, ich hätte es gern, dass es wieder so schön ist wie früher. Es wäre interessant, wenn du die Leute über 60 fragen würdest, die dafür gestimmt haben, ob die auch Indien zurück wollen. Ja. Nur die Ergebnisse würde mich mal, die Schnittmenge würde mich interessieren. Genau. ja, überhaupt, das Empire, ne? Und dann muss man auch sagen, dass das Ganze auch, das ist so, der profane Grund ist ja auch so ein bisschen, dass, das hat ja auch Olaf Schulz, habe ich neulich fälschlicherweise gesagt, es war natürlich Martin Schulz, ne? Und unser Mann in Brüssel, ja. Hat ja auch gesagt, es liegt eigentlich schon auch dran, weil sich Cameron einfach verzockt hat. Er wollte halt eben den rechten Rand seiner Partei irgendwie zufriedenstellen, damit er sich irgendwie halten kann. Mhm. Und hat sich gedacht, ja, machen wir mal ein schönes Referendum. Wer stimmt schon für Austritt EU, ne? Ja. Mhm. Pustekuchen. Manche Dinger sollte man seine Kinder einfach nicht fragen. Nee. Ich wollte nur einmal Kinder sagen. Aber es ist das, eigentlich meine ich das. Ja. Man kann nicht alles, manche Fragen sollte man nicht stellen. Ich erzähle nochmal die Anekdote, wo du mich mal getroffen hast. Jetzt erzählen wir wieder von unseren Kindern, aber das ist jetzt wichtig in dem Fall, als ich mit meinem Sohn irgendwie, als der 2 war und ich ihn gefragt habe, so, was machen wir jetzt? Und du hast gesagt, du fragst ihn, was er machen will. Ja. Und ich so, ja, richtig, weil eigentlich kommen wir zu keinem guten Ergebnis, weil es kann nur gesund Prozent der Spielemax rauskommen. Richtig. Ja. Außerdem, ne, muss man auch sagen... Also wir beenden das... Also ich würde sagen, Conclusius mega fail. Ja. Meine Conclusius noch, Leute, die eh bald sterben, sollte man auch nicht wählen lassen. Ja. Nicht sowas, nicht für zukunftsträchtige Entscheidungen. Mir ist noch das Brezhnev-Zitat eingefallen. Manchmal muss man das Volk auch zu seinem Glück zwingen. Mhm. Auch super. Der fragt, hat die auch nicht so oft gefragt. Ja. Wobei ich nehme es vielleicht auch nicht so als Institution. Aber ich muss sagen, selbst in meinen Zeiten als studentischer Punkrock Gitarrist, Sänger, bla bla bla, also so ein bisschen anarchischer unterwegs. Selbst da war ich nicht der größte Anhänger von Volksentscheiden, muss ich sagen. Das war mir immer zu ein bisschen zu viel Ad-Hoc-Demokratie. Mhm. Ja, okay. Haben wir das auch abgefrühstückt? Ja, wie kommt man wieder in die Normalität? Man macht einfach einen Cut. Ne? Aber du, vor den gleichen Problemen stehen die auch gerade. Ja. Ja, aber wir sind also, ja zum Glück sind wir ja nur der Brennerpass. Ich habe für die Zeitung habe ich geschrieben, ob Island jetzt nicht automatisch weiter ist. Ja. Müsste man eigentlich, oder? Ich finde, wenn man sich so gebärdet, dann kann man nicht noch schön hier gemütlich weiter Achtelfinale spielen, oder? Und vor allen Dingen jetzt, also es wird einfach auch zu politisch, finde ich, wenn die Engländer heute Abend gewinnen, ja, dann seht, kaum sind wir draußen, gewinnen die auch mal was. Genau, also dann werden die noch Europameister. Wenn die noch Europameister ist. Und da gibt es eine Zustimmungsrate von 54% plötzlich. Außerdem, die Politiker sind ja auch ganz cool, weil die EU sagt halt so, ist beleidigt natürlich, vollkommen zu Recht, ist verlassen worden, ne? Ja. Und sagt jetzt bitte zieh jetzt aus. Ja, zu genau. Ihr Partner. Ja, und richtig. Die so, boah, ist jetzt aber gerade schlecht, weil wir haben noch so eine Menge Zeug. Weißt du, wie schwer das ist, hier eine neue Wohnung zu finden? Ja, genau. Einen neuen Premier zu finden, der sich. Kredit gibt mir im Moment auch keiner. Jetzt will auch keiner mehr Premier werden, weil wer will den Scheiß verwalten jetzt? Okay, Chile hat Copa America gewonnen im Elfmeterschießen gegen Messi, wollte ich fast sagen, gegen Argentinien. Die Albiceleste verliert mit Messi, ihren wahrscheinlich wichtigsten Spieler, der aber nie zu konstanten Höchstleistungen da aufgelaufen ist. Messi hat jetzt einen Bart. Das ist mein Main Takeaway. Ja. Aber vielleicht ist es auch so ein Bart, so ein Turnierbart einfach nur. Turnierbart? Vermute ich mal. Ah, du meinst so ein Bart, den man am Anfang des Turniers, also hört man auf, sich zu rasieren und man gewinnt und gewinnt und jetzt, dann wird es Unglück bringen, wenn man sich rasiert? Ja, so ein Bart? Sowas gibt's. Cool. Übrigens, ich muss sagen, der Witcher ist das einzige Computerspiel, was ich je spielte, wo der Bart nachwächst. Oh mein Gott, ist das gut. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Und wenn du die Schnellreisefunktion benutzt, dann und quasi jetzt das Meer überquerst, also längere Strecken, längere Distanzen zurücklegst, dann hast du natürlich auch mehr Bartwuchs, als wenn du nur hier von Holves Pferde nach Fjordur Dulder reitest oder so. Mhm. Ins Nachbardörfchen. Ich habe mir sowas gedacht, ja. So, Deutschland, Slowakien, Slowakei, Slowenien. What? Slowenien natürlich. Good. Slow Food. Hey, wie war dein Private Viewing Experience? My Private Viewing, du meinst so zu Hause für mich alleine? Ja, war Onkelchen da? Es war eigentlich nur ich auf dem Sofa und die Kinder vor dem Computer. Die Kinder haben die Minions geguckt, ich habe die Maxis geguckt. So, der Onkelchen hätte sicher Schokolade mit Schnaps und Erdbeer mitgebracht. Ne? Ja. Hab mir wenn wir nicht über die Kinder reden, reden wir über Onkelchen. Onkelchen ist aber super. Onkelchen ist fantastisch. Onkelchen müsste vielleicht mal als Gast irgendwann mal einsagen. Ja. Das wäre doch geil. Oder du nimmst einen Gastbeitrag mit ihm auf. Das übers Handy und wir spielen den bei ihm. Das wäre wirklich super. Ja. Ja. Frag ihn nochmal zum nächsten Deutschlandspiel. Frag ihn. Ja. Kurzen Kommentar und wir spielen es hier ein. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, was er machen wird. Ich bleib mal zu Hause. Mein Onkel macht immer so Geräusche. Sobald auch Musik läuft irgendwo, im Auto oder beim irgendwo, fängt er an, sehr unrhythmisch so ein bisschen Arthur-Dito-mäßig mitzupfeifen. Ich finde deine Onkel sehr super und ich meine es auch nicht böse, aber ich finde, das hat was sehr Loriot-mäßiges. Völlig. Überhaupt ist er eine Loriot-mäßige Erscheinung, finde ich. Völlig. Mein, also, good old times, finde ich. So ja, ein bisschen. Ja, ist er. Ja, erinnert mich so an die an ältere, durchweg fröhliche Leute aus meiner Jugend. Ja. Ja. Alt, aber breaks in. Ja, breaks, totally breaks in. Hey, jetzt zum Spiel. Zum Spiel. Soll ich einfach mal meine Notizen runterbeten oder willst du erst was zum Spiel, erst deine? Wollen wir direkt ins Spiel gehen oder soll ich mal downbreaken stellen? Ah, downbreak. Wir haben so ganz schön viele Spiele jetzt, oder? Wir haben ganz schön viele Spiele. Seit. Ich habe, warte, was habe ich denn hier als Downbreak? Mal den Downbreak fürs Deutschlandspiel sagen. Ja, mach mal nur das Achtelfinale. Okay. Soweit wir es bisher hatten. Genau. Die Vorrunde ist tot, es lebe das Achtelfinale. Jawohl. Dass die Polen den Schweizern 5-4 den Apfel vom Kopf schießen, führt zum Duell Po-Po, weil Portugal, Polen, Portugal, in einem biblisch langweilig verlängerten Spiel die Kroaten mit einem 1-0 nach Hause schickt. Wales zwingt Nordirland zum Selbstmord, 1-0. Das Stade de Lyon zeigt am Nachmittag den französischen Überraschungsvoll Griezmann, Man of Steel, was zu einem 2-1-Sieg über die Iren führt. In einer perfekten, etwas beschränkten deutschen Fußballwelt hätte Deutschland 3-0 gegen Slowenien gewonnen und Boateng, Gomez und Draxler hätten die Tore gemacht. Moment mal. Belgien bleibt gegen Ungarn im Ordner Favoriten, 4-0. Und das war's. Sehr gut. He's back. Ja. Rüdiger is back. The downbreak is back. Ja, ich habe mir deine Kritik einfach zu Herzen genommen. Ja, es war keine Kritik, es war nur eine Anregung. Na, ist doch in Ordnung. Ich finde das gut, dass wir das so halten. Meine Anmerkung, soll ich mal kurz? Ich freue mich drauf. Du darfst natürlich auf jeden Fall unterbrechen, widersprechen. Ja. Aber es gibt natürlich nichts zu widersprechen. Nein, ist gut. Meine Notizen lauschen. Von Anfang an habe ich gemerkt, dass sich auch die, das ist ja immer internationale Regie, ne? Ist ja jetzt nicht so der deutsche Regisseur, sondern es ist ja quasi so, keine Ahnung, der UEFA? Der UEFA-Regisseur. Der kommt aus dem Nachbardorf von Blatter und Infantino. Nee, das ist ja, du bist jetzt bei der FIFA. Ich bin bei der FIFA, siehst du. Aber auch die Regie, die hat sich schon, die hat sich gemerkt, dass Kimmich gut gespielt hat. Den hat man oft eingeblendet gesehen in den ersten Minuten. Ja. Dann natürlich, ganz am Anfang ist mir ein gutes Wortspiel eingefallen und es hat sich bewahrheitet im Laufe des Spiels. Ich weiß nicht, ob du hast du Guardians of the Galaxy gesehen? Ja, natürlich. Da muss man sagen, jetzt gibt es nicht mehr Drax the Destroyer, sondern Drax the Destroyer. Yes. Und ich hatte mir vor dem Spiel eine Notiz, die habe ich jetzt natürlich wieder gelöscht dann. Vor dem Spiel hatte ich mir eine Notiz gemacht, Draxler, auch so ein ewiges Versprechen, das nicht eingelöst wurde. Siehst du? Ah. Sollte ich vielleicht öfter machen. Weißt du, was ich an Draxler mag? Ich mag diesen, unterbreche ich dich. Sag nicht die Frisur. Nee. Die Frisur ist schrecklich. Die Frisur bei der Frisur frage ich mich, hat der Friseur gesagt, ich habe da eine Idee und Draxler so, nee, rasier einfach hier weg. Nee, mach so wie damals. Mhm. Ja. Ich mag Draxler immer, wenn er sich so umdreht vom Tor, nachdem es knapp daneben gegangen ist, und dann guckt er immer so verschmitzt und lächelt so. Ja, so beinahe hätte es geklappt, beinahe hätte es geklappt. Den Blick habe ich zum ersten Mal gesehen in diesem legendären Spiel in der Champions League. Wolfsburg gegen, wo spielt Ronaldo? Genau. Real. Da hat er auch schon immer so geguckt. Und aber jetzt hat er auch mal getroffen. Mensch, das Spiel, da hatte man kurz den Eindruck, Wolfsburg, das wird noch was. Ja. Jetzt will jeder weg, ne? Jetzt wollen sie alle weg. Das sinkende Schiff. Draxler, Schürrle, Ricardo Rodriguez, alle wollen weg. Hacking. Ja, ich glaube, Hacking ist froh, wenn er da bleiben darf. Ja, das glaube ich auch. Drax the Destroyer statt Götze von Bärlichen. Na, Quatsch. Ja, ist Quatsch. Kleine. Götze von Bärlichen war ja auch ein Held, ne? War ein Held. Ja. Götze. Ein fluchender Held. Ja, super, dass Götze nicht mehr spielt. Funktioniert alles für Götze. Götze auch ist tot. Was? Götz Georgen ist tot. Oh, Götz Georgen, ja. Gott, hast du gerade einen Schreck gekriegt, ne? Ja, weil du, da Götz ist... Nein, Götz, ja, ist Götz, nicht. Götz Georg, ja, das habe ich gelesen, ja. Götz ja, hat nach dem Spiel Selbstmord gemacht. Ja. Nein, oh Gott. Oh Gott. Fuck me. Nein. Oh Gott, was reden wir denn jetzt hier? Ich bin schuld, Götz Georg ist tot. Ja, das ist stimmt, das ist natürlich in der Tat traurig. Ja. Ich bin ja nicht so betroffen von Celebrity-Todesfällen, aber ich muss sagen, ich finde, er hatte noch Wert für. Also, er hatte noch Wert für Deutschland. Er hätte noch Wert gehabt. Also, jeder weitere Film, den er dreht, ist durchaus. Wäre immer eine Überlegung, ob man mal reinschaut bei mir. Und das könnte ich sonst, glaube ich, von keinem deutschen Schauspieler sagen. Nee. Also, so ein Schimanski, heißt ja nicht mit Tatort, aber so ein weiterer Schimanski hätte ich mir noch angeschaut. Mhm. Ja. Talking about on-screen presence. Ja. Wir sind noch immer beim Spiel. Boateng, der Boss. Der Boss, die Wade. Jetzt schießt er auch noch Tore. Es war wirklich, ich finde, ich habe mir an Boateng das ganze Spiel keine Sorgen gemacht um seine Wade, außer in dem Moment, wo er diesen Jubelsprung angesetzt hat. Ja, das habe ich auch gedacht. Da dachte ich, oh Gott, wenn... Jetzt. Das war's. Das, genau. Das war, er fällt quasi mit kaputten, mit zerrissener Achillessehne fällt er gleich Müller-Wohlfahrt und Heinz... Müller-Wohlfahrt hat auch wahrscheinlich, als er so auf ihn zukam... Klaus Eder. Nein, tu das nicht, Vorsicht! Ja. Klaus Eder ist übrigens der Physiotherapeut der Nationalmannschaft. Er ist auch Eder. Ja. Ist ja der dritte Eder bei dieser Ehe. Genau. Und zwar schon seit langem und der ist in Donaustauf tätig, ist in der Nähe von Regensburg. Ach. Da sind immer ganz viele Spieler auf Reha auch, von verschiedensten Vereinen, auch der Nationalmannschaft. Und die gingen dann oft in Regensburg aus. Ah. Was auch zu dem legendären Pizzeria-Inzident von Mario Basler führte, wo der damals den Pizzabesitzer, nicht den Pizzabesitzer, sondern diesen Barkeeper aus der anderen Bar, der da auch gerade zu Gast war, Christian hieß, der eine geschmiert hat. Toll. Und zwar nicht so unrecht, fand ich. Kannst du den Christian? Ja. Mhm. Ja, ja. Also eigentlich war der Mario Basler in dem Fall dein Erfüllungsgehilfe. Ja, absolut. Sorry, Christian. Dann hat Özil den Elfer verschossen und da habe ich mich gefragt, warum auch Özil schießen lassen, den Mann mit dem sag ich mal, wie sagt man denn, ohne es jetzt gemein zu werden, den Mann mit dem, der Mann, der so einen laschen Gesichtsausdruck hat, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass er einen strammen Elfer schießt. Und ja, so war es dann auch. Das hast du gerade, das stimmt, das denke ich auch irgendwie. Das denkt man allgemein. Ja. Und Müller hätte da, man hätte Müller schießen lassen können, der ist ja eh der sicherere Schütze und er hätte dann auch sein erstes Tor bei der EM erzielen können. Genau. Und der Fluch wäre vielleicht gebrochen gewesen. Oder? Oder genau das. Vielleicht war das auch die Überlegung von... Aber ich weiß nicht, Özil. Man sollte Elfmeter übrigens nicht halb hochschießen. Nee. Übrigens hat Bellerin... Ist es aus deinen Statistiken auch? Ja. Und mein Freund Sascha hat es am Nachmittag nochmal gesagt. Ja. Ja, stimmt. Ist einfach... Ja, weißt du, wenn du als Torwart... Du musst ja so... Du fliegst ja so eine Kurve. Ist ein Kompromiss, der nicht angebracht ist, ne? Nee. Liegt für ein Torwart einfach am günstigsten. Ja. Da muss er sich weder... Schmeißen noch. Aber das wusste er vielleicht nicht. Hätte er mal den Brennerpass hören sollen. Bellariti, der wirklich grauenvoll kommentiert hat. Also die Stimmung, die er vorgibt. Ich will mir, also ich habe dir neulich schon gesagt, Marcel Reif, ich habe es bereut, den so niederzumachen. Und es ist nichts gegen Bellariti, die Person. Ich kenne ihn nicht. Ich finde ihn auch in Talkrunden, so Sport1-Stammtisch, auch immer eigentlich ganz gut. Aber also es war einfach schrecklich. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Mir fällt kein anderes Attribut ein als schrecklich, dröge, so von oben herab. Du, es geht so weit, dass ich, wenn ich auf einem anderen Sender oder irgendwo anders eine kurze Zusammenfassung von dem Spiel sehe und ein anderer Kommentator sagt, wunderschönes Spiel der deutschen Mannschaft, ganz toll, 3:0, dies und das war toll und dies war gut. Wo ich denke, das ist ja ein anderes Spiel. Haben die nochmal gespielt? Weil es kommt von dieser Stimmung, kommt nichts rüber während des Kommentars, also während es läuft. Du, von dem isländischen Kommentator, ja. Da haben sie jetzt, da gibt es eine Version, haben sie mit Black Metal unterlegt. Ja. Das passt perfekt. Das glaube ich. Stimmt, das ist ja auch so. Das ist, genau, quiekig. Das ist wie ein altes Darkthrone-Album. Ja. Bellariti, der hat nämlich gesagt, Özil, in diesem Spiel mit ganz anderer Präsenz, mit ganz anderem Gesichtsausdruck. Ja. Das stimmt ja nicht. Und genau das gleiche hat er auch mit Löw gemacht. Da war ein Bild von Löw so nach 5 Minuten zu sehen, nach dem Tor zu sehen, wo ich dachte, mein Gott, guckt der Löw grimmig. Du lieber Himmel, was läuft denn jetzt gerade schief? Und Bellariti sagt, jetzt, er guckt endlich mal ein bisschen lockerer. Normalerweise ist der Löw ja immer locker, aber an so Spieltagen ist er natürlich schon ein bisschen verspannt. Und er hat gerade geguckt, als hätte er, gerade den Iron Throne bestiegen. Aber Özil mit ganz anderem Gesichtsausdruck geht ja gar nicht. Ich meine, der hat einen Gesichtsausdruck wie eine Gesichtslähmung. Also das ist dem gar nicht möglich. Was ihm auch gut steht. Ich finde es auch cool. Nur ja, cool ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber ja, ein bisschen. Und also ist nichts gegen so ein unbewegliches Pokerface einzuwenden, finde ich. Ein bisschen unterspannt. Ja, unterspannt mit großen Augen, aber ist okay. Ja. Ist okay. Deutschlands Chancenverwertung ist dann das Problemchen, das noch übrig bleibt. Ne? Ja. Aber das ist so ein bisschen wie bei Bayern. Naja. So, aber so ist ja auch, die besten Spieler sind die besten Spieler eigentlich schon auch Bayern, ne? Wenn man so sagen, Neuer natürlich, gute Parade, Boateng. Mats Hummels mittlerweile auch. Mats Hummels natürlich auch. Müller, naja, gut, auch ein bisschen. Aber jetzt, so, ja, stimmt, Draxler. Kimmich natürlich. Draxler ist so ein bisschen, der könnte noch wechseln zu Bayern, der will ja eh weg. Ja, das wäre schön. Ja. Übrigens, woher kommen eigentlich diese ganzen Gerüchte, habe ich mich gefragt, dass Kroos und Ibrahimovic zu Bayern gehen könnten. Also wer verbreitet sowas? Woher kommt das? Wie ist die Quelle? Hat sich das ein Journalist am Stammtisch ausgedacht und der andere hat gesagt... Oder irgendwelche niederträchtigen Podcaster. Ja. Aber ich meine, Kroos ist so unrealistisch. Kroos hat mehrmals betont, dass er sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat bei Bayern, so durch die Blume formuliert. Und dass es bei Real gut läuft und dass er bleiben will. Und Bayern hat gesagt, wir brauchen keinen Kroos. Und ihre Einkaufspolitik spricht ja auch dafür, dass sie sich im Mittelfeld anderweitig verstärkt haben. Den übrigens bisher sehr blassen Renato Sanchez, aber dazu kommen wir gleich. Und warum, woher kommt das? Es gibt ja, also ich habe nirgendwo irgendeinen Anhaltspunkt gesehen. Es gibt keine Anhaltspunkte, trotzdem soll Uli Hoeneß bereits über Draxler und über Ibrahimovic gesagt haben, dass der FC Bayern schlecht beraten wäre, dass wenn die Bayern an die Tür klopfen, dass sie nicht aufmachen. Wirklich? Nee, das sagt er, hat er doch bei Hummels gesagt. Achso, Entschuldigung. Ich war sofort jetzt schon wieder mit einer halben Hand Abendzeitung.de. Ja. Was haben wir noch? Hector. Ich muss noch kurz was zu Hector sagen. Ich mag Hector gerne. Ich finde ihn sehr aktiv. Er belebt diese linke Seite extrem, was auf der rechten so fehlt, an Drang nach vorne. Das macht Hector. Aber er ist immer sehr überhastet. Also ein bisschen, ja. Muss man ihm nachsehen, auch so seine... Ist ja noch ein junger Mensch, aber der lässt sich nie Zeit. Der schaut nie. Nimmt den Ball an und weiter damit. Ja. Wobei das jetzt in dem Fall von dem 2:0 sehr gut geklappt hat. Da hat er ja so direkt weitergespielt auf Draxler, der dann wirklich sehr, sehr schön... Ach, das kam von Hector? Das kam von Hector, ja. Okay, gut, dann nehme ich es eigentlich schon wieder zurück. Und ich denke, irgendwie muss er das schon auch gut machen. Der muss es auch im Training vor allem sehr gut machen, dass der Boateng ihn so oft anspielt. Da, gut, dann ist er entschuldigt. Okay, also bist entschuldigt, ja? Hm. Hector, komm raus! Großartige Szene in Troja, ne? Ach so, ja. Der Brad Pitt, Troja. Ja, Brad Pitt, wo er dann, Hector, komm raus. Sagt er das so komisch? Ja, so in etwa. Ich schau das nochmal nach. Ja. Ich fand es aber ehrlich gesagt auch so, was die Slovis da so zusammenverteidigt haben, fand ich teilweise auch vogelwild. War also, jetzt nicht so stark. Man muss jetzt nicht sagen, dass, also das ist jetzt kein Indiz dafür, dass wir jetzt demnächst Spanien oder Italien dann wegklöppeln werden. Es ist eh ein sehr schwerer Weg ins Finale, muss man sagen. Ne? Puh. Also Frankreich wohlmöglich, Spanien oder Italien. Puh. Das Finale wird dann wieder entspannt. Ja, klar. Zurücklehnen. Mal hoffen. Gut. Man wusste aber auch, dass das Spiel gelaufen ist, als der Poldi eingewechselt hat. Da war's, ja. Das ist ein Zeichen für einen entspannten Trainer. Und der Poldi, wenn jemand Podolski einwechselt, dann weiß man, der Trainer ist entspannt. Und der Poldi hat das aber auch gewusst, finde ich. Ja, absolut. Man hat sich wie der das so umgeschlichen ist, so ein bisschen in sich hineingegrinst hat. Da gab es ja wieder auf Nachspielzeit, gab es ja so ein Mario Gomez-Interview, so ein neu vertontes. Und da sagt er dann auch sowas, hey, ja, wenn er nur den Poldi eingewechselt hat, hat er ein paar Witzel verzeiht und dann hat er gesagt, alles okay. Das sah auch so aus, als würde er Witze erzählen am Spielfeld. Ja. okay, dann geht's am Samstag 21 Uhr gegen Spanien oder Italien. Das sehen wir dann heute Abend um 18 Uhr. Ja. Oh Gott, Polen, Portugal, das Spiel, das ist das erste Spiel, wo ich mir überlege, dass ich vielleicht nicht anschaue. Einfach nur... Weil du es nicht sehen willst? Einfach nur, weil die Spielweise der Polen und die Spielweise der Portugiesen nicht unclever, aber wirklich sehr... Dazu muss man sagen, sehr sehnerv unfreundlich war. Dazu muss man auch sagen, dass Bernie May und ich auch wirklich grandios gelangweilt haben bei Portugal gegen Kroatien. Das erste Spiel, das ich nicht alleine zu Hause schaue, war endlich wieder so mobil, dass ich zu Rüdiger abends gehen konnte. Und dann gucken wir die Schande von Lens, die größte Gurke in dieser EM mittlerweile. Ich glaube, selbst meine Freundin Caroline hat gesagt, die Portugiesen hätten sich verweigert. Das stimmt aber irgendwie eigentlich. Nee, die Portugiesen haben einfach die Kroaten völlig ausgeschmiert. Mhm. Die haben einfach völlig verarscht. Mhm. Und zwar wirklich so Schulhof-Bulli-mäßig verarscht. So nach dem Motto, so, komm du nur. Ja, Bernie Meyer hat gerade eine Geste gemacht, wo er sich mit der rechten Hand über die linke Schulter gewischt hat. Als wäre ein wenig Vogeldreck oder Staub drauf gewesen. Ich meine, dass Kroatien sich so austaktieren lässt, ist auch wirklich, hat ab der ersten Halbzeit schon nicht nur den Favoritenstatus, ich hatte sie ja ins Finale getippt, sondern auch meine Sympathien für die Mannschaft so ein bisschen gelöscht, weil ich dachte, also ich meine, da muss ich es halt ein bisschen mehr probieren. Und wenn ich mir dann ein Tor einfange, okay, aber ich kann mir nicht sagen, ich habe es probiert, aber nee, das war wirklich... Ja. Aber da war ich noch gar nicht, wollte eigentlich Polen-Schweiz sagen. Das war ein super Spiel, das hat mir super gefallen. Erst fand ich Polen wirklich super cool, also die haben angefangen zu stürmen haben die Schweizer ein bisschen verunsichert, die stoben so ein bisschen auseinander, waren das Schweizer System war ein bisschen, wie sagt man, runtergefahren. Und dann haben die Polen gemerkt, okay, gut, hat gut funktioniert, aber wir haben jetzt auch kein Tor erzielt in der Anfangsphase. Jetzt lassen wir es ruhig angehen, jetzt lassen wir die Schweizer ein bisschen kommen. Und dann hatte ich wirklich das Gefühl, da gab es ja auch das Tor durch einen Konter in Polen. Und dann hatte ich ja wirklich das Gefühl, die Polen haben das im Griff und lassen die Schweizer zu kontern, verlassen sich darauf, dass die eh nicht genug fußballerische Klasse haben, um ihnen Herr zu werden. Aber die Schweiz hat das komplett umgedreht. Also es war einfach dann Schweiz die bessere Mannschaft und es war wirklich todtraurig, dass sie dann noch verloren haben. Und ich hatte ja übrigens auch 2-1 für Schweiz getippt. Wäre ja fast in Erfüllung gegangen. Shaqiri, ne? Ein wahnsinniges Tor. Shaq Attack out of nowhere. Ja. War das Tor. Sonst hat er eigentlich nicht viel gerissen, aber es war eigentlich fast das Tor der EM bisher, ne? Ja. Dieser polnische Torwart Fabianski habe ich mir noch aufgeschrieben. Der war fantastisch. Der hat auch so eine Chance von Derdiok irgendwie weggemacht in der 112. Minute, wo ich mir echt dachte, so, das muss ein Spinnensinn sein. Spider-Sense Tingling. Xhaka hat diesen Elfer. Xhaka, sag mal, Xhaka, du schaffst es oder Xhaka? Xhaka. Xhaka, oder? Xhaka, also. Wie Xhaka Khan. Xhaka, oder auch Xhaka Xhaka? Nee, eben nicht. Ich glaube, wie Xhaka Khan. Xhaka Khan. Ja. Ja. Kennst du noch Xhaka Khan? Ja. Die Interpretin? Mhm. Aber andererseits, ne? Polen machen es auch nicht, ist unattraktiv, aber sie machen es auch nicht schlecht. Wenn man es jetzt so sieht, dann muss man kann man Deutschland es nicht so übel nehmen, dass sie 0-0 gespielt haben. Also, das Spiel wirkt ja so ein bisschen präsig von Deutschland, aber ich glaube, wenn man jetzt so sieht, wie Polen auch die Schweiz da auflaufen lassen hat, stellenweise, ich glaube, Polen ist kein angenehmer Gegner. Ich habe fast keine Erinnerung mehr an dieses Spiel. Ja, ich eigentlich auch. Ich müsste mir den Brennerpass nochmal anhören. Und dann gab es ja eigentlich, angeblich gab es ja dann Ohrfeigen. Die Spieler haben sich gegenseitig geohrfeigen nach Abpfiff. Aber das hatte man natürlich nicht gesehen, weil jetzt bei dieser EM gibt es diese, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, diese Unart, sofort nach Abpfiff in die Werbung zu gehen. Ja. Wobei doch gerade nach Abpfiff ein Bonfire of Emotions. Absolut. Es ärgert mich. Ich könnte irre werden, wenn ich Boxkämpfe gucke. Und sobald es Bing macht und die Wahnsinn, Kämpfe, das die rumgehen, fertig. Und das dann kommt Warsteiner, dann denke ich wirklich, ich kaufe nie wieder in meinem Leben, trinke ich auch nur ein Schäumchen von eine Schaumkrone von einem Warsteiner. Noch nicht mal geschenkt. Ich muss sagen, das ist einer der Gründe, warum ich kein Boxen mehr gucke, weil es auf RTL kommt und dann mich interessiert ja, warum ich auch gerne Wrestling gucke, das ist halt Mimik, Gestik, das Storytelling drumherum. Ja. Das löscht du beim Boxen einfach, wenn du sofort nach Bing einfach rausgehst. Boxen ohne, du bist ja mein Goldjunge, jetzt gehst du mal da raus und jetzt musst du einfach, Arthur, Mensch Arthur, was machst du denn? Ja, aber das ist es doch. Ja. Magst du eigentlich Oliver Welke und Oliver Kahn? Findest du die Kombi gut? Ja, irgendwie finde ich die überraschend gut. Ich finde die gut. Mir ist richtig aufgefallen, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Oliver Welke hat neulich zu Oliver Kahn gesagt, so, du sprichst ja nur noch fürs Feuilleton. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass Oliver Kahn immer sehr, sehr, Mehmet Scholl hat vielleicht ein paar mehr Details auf Lager und so ein paar mehr so Pseudo-Trainer-Einblicke. Mhm. Aber erzählt eigentlich viel mehr Unsinn als Oliver Kahn. Oliver Kahn macht eine kurze Zusammenfassung, wenn es nur ist. Ne, ich verstehe, also, was die Franzosen da spielen, das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, ist aber das gut. Ist schon, aber damit ist alles genau. Gesagt. Und Oliver, er macht das sehr treffend. Und ich finde auch, die haben Chemie, die beiden. Ja, ich finde, und sie sind irgendwie. Chemie, sagst du Chemie? Natürlich sage ich Chemie. Ja, okay. Ich sage Chemie. Und, aber wir sind ja auch noch beim Schweiz spielen, insofern ist das in Ordnung. Ja, und meine Berliner Verwandtschaft guckt mich immer sehr befremdlich an, wenn ich Chemie sage. Aber auch, die wissen aber einfach nicht, was das ist. Ja. Die wissen nicht, welche Vokabel ich meine. Ja. So, France, Ireland. Wer hat diesen Elfer geschossen bei Irland? War das Brady? Jetzt habe ich es mir nicht nachgeschlagen. Mhm. Egal. Auf jeden Fall, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der hat. Bevor der angelaufen ist, hat er ausgesehen, als würde er mit der Flinte auf Loris anlegen. Ich hätte mir gern ein bisschen mehr Schlagabtausch noch gewünscht, aber die Franzosen sind natürlich viel, viel besser. Außerdem war, also schon beim Ausgleich war niemand bei Griezmann, also da war einfach niemand. Der Verteidiger so, ah, Griezmann! Ja. Ups! Der Reporter war übrigens Martin Schneider. Ja. Stand da. Ich kannte ihn auch nicht namentlich, aber ich habe mir da vorgestellt, wie es wäre, wenn, Martin, der andere Martin Schneider, das moderieren würde. Kennst du noch? Also, der mit dem Riesenmund. Ja, stell dir mal vor, der moderiert ein Fußballspiel. Abseits ist das der Gomez, der da, ui, das ist ja jetzt gar nicht mehr, das hast du jetzt schon der andere Spieler, der Ball. Wahnsinn, oder? Mhm, das wäre sehr schön. Ja. Ja, ja. Ja. So, was denn noch? Wales, Nordirland. Da dachte ich so, hä? Ist Nordirland weitergekommen? Wie ist das passiert? Ja. Aber die haben gegen die Ukraine gewonnen, oder? So war das doch. Also ja. Irgendeinen Grund muss es haben, dass die... Da die Ukraine alles verloren haben, müssen die ja gegen... Ja. Ja. Aber dann, Nordirland kam mir wirklich so als ein bisschen war sympathisches, aber schon so ein Loser-Team. Aber plötzlich, huppdi-pups, waren sie im Achtelfinale. Schwupp. Na gut. Aber auch nicht lang, muss man sagen. Jetzt sind sie wieder... Bales, ne, das heißt jetzt Bales. Ja. Bales hat auch nicht so gut gespielt, finde ich. Ja. Fliegen auch bald raus. Es gibt übrigens jetzt so die Gurkentruppen, die man kann schon so ein bisschen ausmachen, wer da jetzt so weiterkommt. Wir haben es so mit Belgien, Spanien, Italien eliminieren sich ja gegenseitig, Deutschland und so, Frankreich kommt weiter, also. Und England? Ja, das bleibt. Heute Abend 21 Uhr gegen Island. Das bleibt zu sehen. So, Kroatien, Portugal. Kroatien. Habe ich jetzt doch noch, was habe ich denn noch für, oh ja, die Perisic-Frisur. Weißt du, die mit der, die ja, sah der die sah mit, skalpiert. Ja, der hat sich das spanische Auswärts, der das weiße spanische Tenor hat er sich auf den Kopf übertragen lassen. Aus Versehen, ja. Statt dem kroatischen. Damn. Ja, aber man hat nach 5 Minuten schon gemerkt, wie fad das Spiel wird, weil die Zeitlupen von Fouls waren dermaßen ausführlich. Ja. Also ich habe selten so viele Gras und Erdbrocken in Super Slow-Mo fliegen sehen, wie in dem Ameisenstudien. Ameisenstudien, ja. Und ich muss auch echt sagen, Renato. Aber auch da, Welke, ganz witzig, wenn falsch ausgeführter Einwurf die wichtigste Einstellung ist, das Wichtigste, worüber man reden kann, da war das Spiel nicht so gut. Renato Sanchez, ne, der, unser neuer Spieler, unser neuer Bayern-Spieler. Ich weiß, das kleine Muskelpaket. Langweilt mich jetzt schon extrem. Aber ich meine, es kann auch sein, dass das ganze Portugal-Spiel auf Langeweile ausgelegt ist. Ja. Den Gegner haben wir zu Tode langweilen. Allerdings muss ich sagen, er hat einmal Modric weggeräumt. Man denkt ja so, wenn man ihn so sieht, denkt man so, das ist ein bisschen so der Kofi Kingston von Portugal. Das ist ein Wrestler, den kennst du jetzt wahrscheinlich nicht. Aber dann hat man ihn gesehen, wie er den armen kleinen Modric weggeräumt hat. Und danach musste ich schon sagen, so, hui. Ja. Also der ist... Dafür ist er gut. Ist nicht ganz ohne. Okay. Also jetzt auch körperlich so, ne? Nee, ist er nicht. Nee. Hat eigentlich schon, nee, jetzt doch. Ich wollte gerade sagen, noch kein Bayern-Spieler hat bei der ganzen EM ein Tor erzielt, aber jetzt war ja Boateng. Boateng, ja. Ja. Hat jemand vergessen? Nee. Lewandowski hat einen Elfmeter geschossen auch. Ja, okay, gut. Ja, also aus dem Spiel heraus. Na gut. So, hab ich noch ein Spiel vergessen? Nee, ne? Doch. Ungarn gestern Abend. Ungarn, Belgien. Ach so, ja. Das hat mich ein bisschen gelangweilt, einfach nur, weil so klar war, dass Belgien so viel besser ist. Ja. Und dass sie so viele gute Spieler haben und das einfach mal irgendwie reicht, um jemand wie... Das war einfach dann dieser sprichwörtliche... um es mal phrasisch zu formulieren, Klassenunterschied. Du hast nicht in der zweiten Hälfte gedacht, jetzt kommt Ungarn, jetzt ihr schafft's noch? Nee, auf keinen Fall, weil selbst dieses Aufbegehren... ich weiß nicht, es gibt, wenn so eine Mannschaft... strahlt irgendwie eine gewisse Souveränität aus, wo ich auch denke, so eine Sturm- und Drangphase überstehen die Probleme. Und die haben ja auch doch, die haben dort auch 1-0 geführt schon. Ja, ja. Also das hätte ja bestenfalls einen Ausgleich geben können. Immerhin. Übrigens, wir müssen mal kurz über den Namen Eden Hazard reden. Das Eden ist fast so gut wie Eder. Eden ist noch die Steigerung. Du weißt ja, Hazard heißt ja Gefahr. Ja. Im Englischen. Eden Hazard heißt übersetzt quasi Gefahr fürs Paradies. Flammendes Paradies oder Flammen im Paradies. Das... Sein Bruder heißt übrigens, habe ich mir aufgeschrieben. Habe ich mir doch aufgeschrieben. Norbert. Hast du gesehen, das ist bei den Slowenen ist einer Norbert, ne? Wirklich? Ja, der ich glaube, rechts außen heißt Norbert, ja. Torgan heißt sein Bruder. Torgan. Also nicht Torpistole, Torgan, sondern Torgan. Ja. Torgan, so wie Erkan, nur mit Tor vorne. Torgan. Geil. Ah, kurz nur Bernd Stork, ne? Ja. Bernd Stork war früher bei Bochum und bei BVB gespielt als Spieler. Ich weiß. Und war Nationaltrainer von Kasachstan. Auch das weiß ich. Ach, das wusstest du. Ja. Genau, dann war ich eigentlich nur Sportdirektor bei Ungarn. Ja, und dann hat der Pál Dárdai gesagt, hier, nimmt den, der ist gut. Unser Kollege Pál Dárdai, ja? Ja. Der kennt sich aus offensichtlich, ne? Der packt, ja, in Ungarn auf jeden Fall. Ja. So, was habe ich jetzt noch für Randnotizen? Mm. Ach so, zum Brexit ist mir, habe ich noch ein Zitat von Gary Lineker. Der hat auch zu allem was zu sagen, ja? Ja, absolut. So wie wir. Sag. I feel ashamed of my generation. We've let down our children and their children. Hm. Jetzt nicht so pointiert wie sonst, aber wenn Gary Lineker mal nachdenklich wird, ne? Dann ist vielleicht doch was Schlimmes passiert. Hm. Selbst in der Schlingelstraße ist ja so, wenn der größte Freak in der Straße die England-Fahne raushängt und, den, und God Save the Queen spielt. What? Mh, dann weißt du, es ist was schiefgelaufen. What? Das heißt, ja, jetzt unser. Mein Nachbar zur Rechten. Ist es der. Der, genau der. Der sich, der so uns auf unseren. Der, wir nennen keine Namen? Nee, nee, natürlich nicht, aber. Nein, es ist der, der auf unseren Kiez so aufpasst. So der gut. Ist der, auf unseren Kiez aufpasst, der. Ja. Der auch mal so Anmerkungen macht, wenn irgendwo nachts ein islamisch aussehender Mitbürger durch die Straßen schleicht. Der hat schon unseren rumänischen Hausmeister angemacht, was er für eine Scheißarbeit erledigen würde. Ja. Und der hat, also, habe ich uns jetzt selber gemutet? Kann sein. Aber jetzt nochmal, der hat quasi tatsächlich den Brexit gefeiert. Der hat ihn gefeiert, ja, morgens um 7:30. Hörte ich plötzlich auf der Straße, da hatte ich schon Inforadio gehört und war schon im Bilde, hörte ich God Save the Queen und die England, und der, die hing schon draußen. Also am Samstag früh, ne? Am Freitag früh. Freitag früh? Mhm. Motherfuck. Mhm. Unglaublich. Also und dann natürlich noch am Samstag früh gab es noch einen AfD-Stand am Nordbahnhof. Den gibt's öfter mal. Ja. Ja. Wunderbar. Man müsste vielleicht die Frau aus dem Erdbeerstand bitten, die ab und zu mit faulen Erdbeeren zu bewerfen. Meinst du, ich könnte den fragen, den Betreffenden, hast du wirklich den Brexit gefeiert? Und wenn er dann sagt, ja, klar, ist doch cool, dann irgendwie kopfschüttelnd weitergehen? Das kann man machen, oder? Das kann man machen. Hilft es was? Nein. Meinst du nicht? Ich weiß ich nicht. Also kommt doch, ja, ach du, wer weiß. Vielleicht wäre so ein intellektueller, bekannter Schriftsteller aus meiner Straße, ja. Wo ich so stolz drauf bin, dass der mich grüßt, wenn der Kopfschüttel. Ich glaube, dass der schon mal erstens unglaublich glücklich wäre, wenn ihn jemand anspricht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre das der Kardinalfehler, ihn darauf anzusprechen. Eben. Alles, was danach noch käme, wäre Makulatur. Ich finde, man sollte alle Brexit-Befürworter und alle ohnehin, man dürfte, eigentlich wäre mein Impuls zu sagen, schenkt dir nicht so viel Aufmerksamkeit. Ja. Aber deshalb sagen ja alle, wir müssen uns damit befassen. Aber das ist ja so eine Gratwanderung, weil ja, unsere Medien schenken ja der AfD ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Ist ja so ein bisschen der Tenor. Andererseits, natürlich muss die Demokratie in der Lage sein, genau sowas zu verkraften, sich damit auseinanderzusetzen und das auszuschwitzen dann. Mhm. No pun intended. Wenn du es totschweigst, wie wir es die letzten 20 Jahre gemacht haben oder so, siehe NSU-Prozess etc., dann brodelt es irgendwann mal, spritzt aus dem Topf. Tja. Schwierig, ne? Apropos spritzt aus dem Topf, der türkische Trainer ist so lustig, Kickerschlagzeile. Türkischer Trainer stellt Strafanzeige. Gegen wen? Gegen Italien, ne? Ah, gegen Italien? Warum? Ja, weil es gab ein Zitat, die haben gesagt, Italien ist uns in den Rücken gefallen wie damals im Krieg. Ach du liebes. Weil Italien seinen Spieler verloren hat und die Türken deshalb rausgefahren sind. Mhm. Und gleichzeitig war die Überschrift oder die Unterüberschrift, türkischer Trainer stellt Strafanzeige. Dachte ich so, jetzt verklagen sie Italien. Ja. War aber nicht so, sondern der türkische Trainer hat Drohanrufe, Drohbriefe bekommen und hat deshalb Strafanzeige gestellt. Gut, das ist das. Trotzdem ja? Hat man in türkischen Zeitungen geschrieben, Italien hat uns verbrannt und verraten wie im Ersten Weltkrieg. Which brings me to, Rüdiger, ich habe mir jetzt deine Informationen zu Herzen genommen und habe mir den Trailer von Battlefield 1 angeschaut. Ah, gut. Der meistgesehene Game-Trailer ever, wohl, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin schon sehr interessiert. Ja. Wenn man das jetzt wirklich, wenn es nur so eine üble Ballerei ist, dann könnte ich das mit meinem, mit meinem Sotzbett-Gewissen nicht ganz vereinbaren. Aber wenn man so die, ist auch pervers, was ich da rede. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn man so die Gräuel des Krieges absolut abstoßend darstellt, dann würde ich spielen. Ja. Und zwar mit Begeisterung. Ja. Völlig pervers eigentlich. Ist pervers, völlig, aber... Völlig pervers, aber es ist irgendwie... Mhm. Aber irgendwie ist was dran, ne? Ja. Und nein, ich habe, und um das jetzt noch so ein ganz ein bisschen zu unterfüttern, was natürlich auch vielleicht. Wir sind eh schon knietief in dem. Wir sind schon knietief im irgendeinem Morast auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ich habe gelesen, was einem englischen einem britischen Geschichtsprofessor sehr gut an diesem Trailer fällt, was ihm Hoffnung macht, ist, sagte, was ihn ärgern würde, ist, sein großes Problem wäre immer, den Ersten Weltkrieg als Weltkrieg darzustellen. Weil alle, die er unterrichtet, glauben, Erster Weltkrieg, da geht's immer nur um die Westfront, um Verdun und die Engländer und die Deutschen, die Franzosen, diese Stellungskriege, das ist Erster Weltkrieg. Das stimmt nicht, es war ein Weltkrieg. Und schon in dem Trailer sehen wir ja... Wir haben mehr Weltkrieg fast als der Zweite. Naja, ja. Und es wurde überall gekämpft und mit unterschiedlichsten Mitteln. Genau. Der Trailer ist völlig irre. Der Trailer ist irre. Eigentlich noch keinen besseren Spieletrailer gesehen. Mhm. Gibt es ja auch Coop, das wird zu zweit. Oh, Bernie Meyer, das würde uns in einen völlig neuen Level bringen. Ja. Unsere Freundschaft hat eine völlig neue Ebene eben. Ja. Schieß doch. Ja. Okay, gut. Eine Anmerkung noch? Ja, natürlich. Fußballer, den Swag aufdrehen. Kennst du den Swag-Namen? Kennst du den Twitter-Namen von Sarah Wagenknecht? Sarah Wagenknecht. S. Wagenknecht. Swaggenknecht. Also, Swaggenknecht. Ah, stimmt, das habe ich irgendwann mal gelesen. Ja. Also auch sie dreht den Swag auf. Absolut. Gut. Sie ist alles aber, klar. Ich finde, sie ist aber auch, man muss ihren Stil ja nicht mögen, aber ich finde sie, das ist... Swag. Die lehnt sich aus dem Fenster. Das ist, ne? Linken Swag. Ja, linken Swag. Okay. Mit dieser Aussage beenden wir das Internet für heute. Ja. Schließen das Internet. Okay, tschüss. Tschüss. Das war Brennerpass. Der Fußball-Europameisterschafts-Podcast.